Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin wie immer euer Hirse und habe für heute etwas geplant, etwas Spezielles, denn ich werde einerseits die WWE Superstars Review machen und andererseits noch ein paar News dazu machen. Deshalb werde ich dies jetzt alles sozusagen als Doppelpack verpacken. Und ja, dann könnt ihr euch die News und WWE Superstars anhören. Und WWE Superstars, wo wir gerade dabei sind. Damit fange ich jetzt auch gleich an, vom 18. sowie 19.06.2012. Dark-Match Dean Ambrose besiegt Arch Kinsade. Keine Ahnung, wer das ist. Justin Gabriel und Tyson Kidd besiegten Tyler Rex und Kurt Hawkins in meinem Match des Abends, weil mir hat dieses Match sehr, sehr gut gefallen. Justin Gabriel und Tyson Kidd sind meiner Meinung nach die würdigen Nummer 1 Herausforderer, nicht unbedingt die Primetime-Players, sondern Justin Gabriel und Tyson Kidd, denn die liefern Woche für Woche ab. Auch Tyler Rex und Kurt Hawkins. So müssen sie sich dieses Mal hinlegen, aber sie haben ihre Arbeit gut gemacht. Zweites Match. Zack Ryder besiegte Drew McIntyre. Und hier muss ich sagen, dass das Match eigentlich sehr Standard gehalten war. Es war okay, es war nicht herausstechend. Und mich freut, dass Zack Ryder wieder mal gewinnt, weil Drew McIntyre, der Zug ist abgefahren. Und Zack Ryder freut mich immer, wenn der mal wieder zu sehen ist. Drittes Match. Sin Cara besiegte Antonio Cesaro durch Countout. Und ja, da frage ich mich gerade, wo dieses Match war, denn ich habe dieses Match leider irgendwie nicht gesehen. Und jetzt nur mal so vom Lesen her muss ich sagen, dass es blöd ist, dass man Antonio Cesaro hier durch Countout verlieren lässt, denn der Mann braucht Siege. Sin Cara braucht die nicht unbedingt, aber hat man blöd gemacht hier, also bitte WWE, pusht Antonio Cesaro wieder weiter und nicht verlieren lassen gegen Sin Cara, weil bringt ihm nichts. Viertes Match. Hunico mit Camacho besiegte Ezekiel Jackson. Dieses habe ich wiederum gesehen und muss sagen, ja, dass mir das eigentlich recht gut gefallen hat. Und Ezekiel Jackson hat hier auch gut gesellt und hat auch ein paar schöne Moves gezeigt. Und Hunico hat hier sehr, sehr gut gegen Ezekiel Jackson hat er sehr, sehr gut Ezekiel Jackson am Boden gehalten und hat ihm irgendwie, ja, schon fast am Boden festgemauert, will man schon sagen, weil Ezekiel Jackson ist ja die ganze Zeit gar nicht vom Boden aufgestanden. Und Hunico hat dann den Sack zugemacht, nachdem er eine Art, ja, die Swanton Bomb, wie man es nennen will, hat er dann gezeigt, welcher sein Finisher ist und sieht sehr schön aus, immer sein Finisher, und hat ja auch gesiegt. Was mich persönlich sehr, sehr stark gefreut hat. Ja, das war die WWE Superstars Ausgabe. Wegen dem einen Match müsste ich nur eine 3 geben. Wegen dem einen Match, was ich nicht gesehen habe. Eine 2 bis 3, eine 3 plus könnte ich mal keinem Mann geben. War recht okay. Dann kommen wir nun zu den News. Newest News. Unser Unterpodcast vom Wrestling Takeover Podcast. Können uns ja bald schon Network nennen. Und ja, Newest News steht an. Vorhin gab es das Show Flashback, beziehungsweise das Flashback zu Superstars jetzt. Newest News. Und wir haben Updates zum Grund von Randy Orton Suspendierung. Dieses Mal habe ich alle News von Wrestling-Point.de, ehemals Wrestling Revolution. Und Dave Meltzer vom Wrestling Takeover. Das wäre schön, wenn der da wäre. Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter berichtet nun erneut über die Suspendierung des Topstars Randy Orton. So soll der Grund für Ortons Suspendierung bekanntlich ein erhöhter Testosteronwert sein. Und so soll nun auch Orton ein Statement Backstage dazu abgegeben haben. Demnach sei ein verdorbenes Trainingspräparat für den erhöhten Wert zuständig gewesen. Der gute Randy Orton will sich herausreden. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Trainingspräparat wirklich stimmt. Naja. Der Mann kann ja viel erzählen. Bemerkenswert waren hier leider auch die Pläne, die man für Orton hatte. So soll er, obwohl er sich ständig für seinen Heel-Turn ausspricht. Ja, das habe ich sogar mitbekommen, weil er hat auch mal, da hat nämlich jemand auf Twitter zu ihm geschrieben: Oh, du bist suspendiert, aber ich will dich doch als Heel sehen. Und da hat Randy Orton geschrieben, ja, ich auch. Er soll weiterhin als Topface des blauen Brands nicht darstellen, sondern agieren. Da man Backstage noch kein vollständiges Vertrauen in Fähigkeiten des derzeitigen World Heavyweight Champion Sheamus hat. Ja, das kann man irgendwie auch nachvollziehen manchmal. Dann haben wir in der neuesten Ausgabe des WWE Superstars, WWE Magazins. So heißt es, WWE Magazins. Spricht Ryback zum ersten Mal über sich und die Vergleiche mit Goldberg. Ich kann es verstehen, wenn man mich mindestens vom Aussehen her mit Rob Van Dam vergleicht. Denn wir haben denselben Typen, der die Airbrush-Motive entwirft und in die Tat umsetzt. Ein nun schwarzer Suit würde mir nicht zu mir und meiner Persönlichkeit passen. Zu Steve Austin und Goldberg hat der schwarze Look gepasst. Aber ich bin nicht Austin. Ich bin auch nicht Goldberg. Ja. Das ist mal eine Ansage. Dann haben wir Chris Jerichos Suspendierungscountdown hat nun den Tag 0 erreicht. So schrieb er Zero. Break the walls down. Montag bei Hashtag Raw. Ja. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und jetzt gibt es noch ein paar neue News, nämlich SummerSlam-Pläne für John Cena und John Laurinaitis Update. Anscheinend plant World Wrestling Entertainment John Cena beim diesjährigen SummerSlam auf WWE Champion CM Punk zu treffen zu lassen. Dies soll neben dem Triple H gegen Brock Lesnar Match das andere Big Match des Augusts, des Pay-Per-Views im August sein. WWE entschied sich nun also für das zweite Aufeinandertreffen zwischen Punk und Cena. Grund dafür sei, dass man den Topstar der Company nicht im viertwichtigsten Match Lesnar vs. Triple H, WWE Championship und World Heavyweight Championship Match auftreten lassen will und deshalb hier das WWE Championship Match als eines der wichtigsten drei bevorzugt. Das SummerSlam Pay-Per-View findet am 19. August wie üblich im Staples in Los Angeles, Kalifornien statt. So. Wieso? Ende der Turn CM Punk Heel, weil John Cena wird nicht Heel turn. Man kann auch nicht schon wieder CM Punk ans Tweener bringen. Naja, kann man, aber er hat jetzt schon mit John Cena geteamt, also irgendwie gehen wir in der WWE anscheinend zurück. Dann, obwohl John Laurinaitis vom Chairman persönlich gefeuert wurde, anschließend von John Cena abgefertigt wurde, wird der ehemalige Channel Manager von Raw und SmackDown in Zukunft nun auch bei WWE House Shows auftreten. Meistens wird Big Johnny im Handicap Matches mit The Big Show gegen John Cena antreten. Laut WWE.com wird er weiterhin seine Vertragsverpflichtungen erfüllen. Naja, eine Rückkehr ins WWE-TV ist vorerst nicht geplant. Was hört man denn da? So was. Jetzt ist er gar nicht gefeuert, man glaubt es ja nicht. Naja. Dann haben wir Neuigkeiten zu Chris Jerichos Suspendierung. Hat am Freitag geendet. Und er hat hier auch etwas nochmal getweetet. One man, one goal, one mission, one heart, one soul. Just one solution, one flash of light, one god of you, of vision, one flesh, one bone. Es wird erwartet, dass Jericho als Babyface ins TV zurückkehrt. Bei der vergangenen Montagnacht Raw-Ausgabe zeigte die WWE Bilder von der Band Fosse. Dies soll ein erster Schritt in Richtung Faceturn gewesen sein. Also, ich freue mich auf Chris Jericho als Face, außer wenn es wieder floppt wie letztens, als er zurückkam. CM Punk ihn abgefertigt hat, Randy Orton ihm noch was mitgegeben hat und Sheamus ihm noch einen Brokick ins Gesicht gegeben hat und er dann weg war. So. Auch die 60-tägige Suspendierung von WWE Superstar Rey Mysterio läuft am kommenden Montag aus. Und der Mexikaner wurde während seiner Auszeit positiv beim WWE Wellness Programm getestet und es ist leider noch nicht bekannt, wann er zurückkommt. Ja, das war's dann wieder. Und ich sage dann Tschüss, bis dann, wrestling-taker.de. Ich bin euer Hirsi, bis dann, ciao.